Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zu einem neuen Mix. Diesmal geht es wieder um Honig, um ein Geocacher-Event, Podcaster-Treffen, die Heimfahrt. Ich habe mir dazu einige Stichpunkte aufgeschrieben. Aufgehört hatte ich ja beim Honigschleudern bzw. Honigrühren. Den ersten Honig haben wir am 19.06. abgefüllt, dann wieder einige Tage den anderen gerührt und gerührt, dann am 21. und am 22.06. abgefüllt. Und alle drei Honige sind nicht nur von der Farbe und Konsistenz unterschiedlich. Die eine ist streichfest, die andere ist noch flüssig. Die erste ist ja unterschiedlich, sehr unterschiedlich, finde ich. Teils flüssig, flutscht vom Löffel schön runter. Das ist aber wirklich Geschmackssache. Nein, nicht Geschmackssache vom, wie schmeckt es. Es schmeckt nämlich alles recht gleich, alles süß. Auf der Zunge fühlt sich das vielleicht unterschiedlich an, weil es mal ein bisschen fester ist oder sehr flüssig. Aber es löst sich sehr schön im Mund auf, auch wenn es schnittfest ist. Es ist halt schöner zu schmieren oder einfacher zu schmieren, wenn es schnittfest ist. Schmieren kann man so oder so, aber man kriegt halt aus dem Glas, kriegt man es halt schöner raus, wenn es schnittfest ist. Einige mögen es auch lieber schnittfest. Was ich nicht so verstehe, ich finde beides gut. Das Flüssige ist besser für Kuchen machen, finde ich. Da kriegt man das leichter rein und vermischt sich besser im Teig. Honig abfüllen haben wir so gemacht. Da wir noch nicht den neuen kleinen Abfülleimer haben, haben wir nochmal den Honigeimer in die Schleuder entleert. Weil in der Schleuder ist ja zum Abfüllen was dran. Die Schleuder etwas schräg gestellt und dann abgefüllt. Immer so, dass 250 oder 500 Gramm im Glas sind. Meistens ein bisschen mehr. Lieber zu viel als zu wenig. Dann Deckel rein und zur Seite stellen. Bis halt der Honig leer ist. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Mengen an Gläser rausbekommen. Beim ersten Honig waren das ungefähr 18 Kilo, bei den anderen beiden jeweils 15 Kilo. Das Rühren wurde immer anstrengender, je fester der Honig wurde. Allerdings war es noch rechtzeitig zum Abfüllen, dass da keiner feststeckte. Bei dem einen wäre es wahrscheinlich ein, zwei Tage später so gewesen, dass man den hätte rauskratzen müssen und nicht laufen lassen können. Haben wir aber alles rechtzeitig fertig gemacht. Na, Wanko, liegst du jetzt bequem? Ja, das ist halt lustig, dass alle Honige so unterschiedlich sind, obwohl die am gleichen Tag geerntet und geschleudert worden sind. Der von unserer Schwiegerin war nämlich als allererstes fertig. Das sieht man auch an der Farbe. Der verändert sich, die wird erst so ein bisschen pearlmäßig, milchiger und cremiger und ja. Dann merkt man, die ist fertig, die ist abfüllbereit und länger darf man sie nicht stehen lassen, sonst kriegt man sie halt nicht mehr aus dem Eimer raus, wie ich schon gesagt habe. Dann ging es los. Ich habe auch Bärchen zum Abfüllen genommen beim ersten, dass es ein bisschen süß ist und kleine Gläser zum Verschenken. Die Etiketten, die wir bestellt haben, sind leider nicht rechtzeitig gekommen. Die für die Firma sind Montag gestern gekommen. Die für privat, da warten wir auch noch drauf. Aber wie gesagt, fürs Event waren sie zu spät. Aber für neue Geschenke kommt das dann rechtzeitig. Ist schließlich ohne Datum, sondern zum selbst draufschreiben mit dem Datum. Ein Datum muss man angeben. Wir sind in Deutschland, da muss immer alles angegeben werden, auch wenn Honig eigentlich nicht abläuft. Wir haben ja 2-Jahres-Rhythmus drauf. Das heißt, am 19.06. abgefüllt, dann haben wir den 19.06.2018 als Ablaufdatum. Allerdings ist er noch länger haltbar. Ja, die Konsistenz hätte noch besser sein können, aber fürs erste Mal, finde ich, ist das schon okay, wenn man den ersten Honig abgefüllt hat. Bei den anderen waren wir natürlich ein bisschen besser. Dann ging es mit dem Honig zum Event. Schon am Freitag sind wir angereist abends. Da waren auch schon die ersten da. Das fand ich ganz toll. Da konnten wir schon ein Drittel verschenken. Schon einen schönen Abend haben, Spaß haben, schauen, wie es funktioniert mit dem Laser, wie man Token macht, bedruckt und schneidet. Das sind kleine Trackables, Giveaways fürs Geocaching oder auch GCCs oder Tableaus, wo die Geocoins reinkommen. Aber dazu kommt nochmal eine separate Folge, wo das noch wesentlich genauer und viel mehr erklärt wird. Entweder von mir oder von jemand anderen. Bei dem Event war der Podcast Encyclia.de dabei, dann auch einige von der Cash-Frequenz und vom Geocoin-Stammtisch. Ja, das war schön, euch kennenzulernen. Liebe Grüße, falls ihr das hört, das weiß man ja immer nicht. Ich war auch da. Leni hat da auch Interview geführt, dafür gibt es dann auch eine Folge, die noch kommt. Oder sogar mehrere Folgen, das finde ich ist sehr spannend. Da wird auch eine schöne Mystery-Geschichte erzählt, also reinhören bei encyclia.de. Dann war Samstag das Event, das Hauptevent. Also es gab ein Schokoladen-Event, wo man halt einige Schokolade selber machen konnte, eine Führung gab. Wir sind aber erst zum Hauptevent nachmittags hin. Das heißt, wir hatten morgens noch genug Zeit, uns auszuruhen, zu entspannen, zu chillen, die Sachen in Ruhe packen. Ich konnte ein bisschen umpacken, dadurch schon einige Geschenke weggingen. Dann habe ich auch einige Geschenke bekommen. Das vergesse ich immer, dass man genauso viel Platz braucht für die Rückfahrt wie für die Hinfahrt, weil irgendwie tauscht man ja einiges eins zu eins und kriegt auch Geschenke wieder. Finde ich auch sehr schön. Ist aber kein Zwang und das darauf wartet man auch gar nicht. Also ich finde das immer sehr schön und überraschend, wenn man was bekommt. Ich habe diesmal ein Kissen bekommen, das habe ich auf Facebook schon gesehen. Und eigentlich insgeheim gedacht, gefällt mir sehr gut. Und tada, es ist meins. Vielen Dank, Annette. Hast du super gemacht. Und ich habe schon in der Nacht damit gekuschelt und jetzt ist es auf dem Sofa mein Kuschelkissen. Da sitze ich auch gerade halbwegs drauf oder lehne mich drauf mit dem Po. Es gab selbstgemachte Gewürzsalze und viele andere tolle Überraschungen. Wichtelpaket. Auch für Signalwichteln gab es ein Paket. Ich möchte mich jedenfalls bei allen Eventteilnehmern und Ownern bedanken fürs Dasein, für das Event zu dem Event machen, was es war. Und natürlich für die lieben Überraschungen, auch durch die Lenis Postbox angekommen sind. Mystery-Token, von denen man wieder nicht weiß, von wem die sind. Also das Event, das ging um Token tauschen. Volle Boot Tauschalarm heißt es. Event. Und da konnte man Token tauschen. Token, Pins, Coins oder allerlei. Ein Event, bei dem man Freunde trifft. Bekannte, die zu Freunden werden. Fremde, die zu Bekannte werden. Ein rundum gelungenes Event. Jeder hatte Spaß. Es gab Gegrilltes, es gab Salat. Es sollte sogar einen Kuchen gegeben haben, den ich einmal kurz gesehen habe und dann war er auch schon weg. Ein sehr schönes, aber auch sehr anstrengendes Event für mich. Gerne wieder. Sonntag gab es auch noch lecker Frühstück mit Brötchen, die ein Kescher vorbeigebracht hat. Gab leckere leckeren Aufschnitt, so Honig, Marmelade. Und Jana hat lecker Pancakes gemacht. Und die waren von der Menge her gut so, dass ich einen essen konnte, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ohne dass mein Bauch rumorte. So ging dann ein wunderschönes Wochenende mit lecker Frühstück und noch viel Schnacken und doch länger bleiben als gedacht zu Ende. Eigentlich wollte ich gleich nach dem Frühstück los, aber irgendwie haben wir dann immer noch mit den und jenigen noch geredet und geschnackt und geschwafelt. Ja, das war sehr schön, ist wiederholungswürdig. Ein bisschen näher wäre ein bisschen schöner, aber naja, so oft findet sowas ja auch nicht statt. Auf jeden Fall war es sehr familiär, sehr schön gemacht. Ein Event für Groß und Klein. Ne? Wir hatten unseren Kleinen mit, der ist zwar schon 11 Jahre alt, aber der hatte auch seinen Spaß beim Flipperturnier. Also am Freitagabend gab es ein Flipperturnier, da durfte er auch mitmachen. Ne? Und zwischendurch sind sie auch so daran gegangen und haben ein bisschen Spaß gehabt, die Männer. Und Frauen. Es waren tatsächlich auch Frauen dabei, die da Vergnügen hatten. Auch beim Helfen, Tüten verpacken. Ich konnte zugucken, wie ein Pin geklebt wurde, wie Lenis Postbox ein Schild bekommen hat, wie das gelasert wurde, festgemacht wurde. Fand ich auch ganz toll, die Einblicke mal live mitzuerleben. Ähnliche Events hat der Laser-Logo-Shop. Also da, wo wir jetzt waren, das ist von der laserbu.de. Und so hat halt jeder seine schönen Events. Fein, klein, groß, trotzdem schön. Oh, Wilma schnarcht ein bisschen, die ist auch ein bisschen K.O. Ne, war ein bisschen gestresst, er ist so viele Menschen und dann ging das doch gut. Kleine freche Motte, die ist nur wasserscheu, sonst wäre sie mit zum Event gekommen und Wanko, aber wenn es von oben regnet, bleibt sie lieber im Wohnmobil, das ist, gefällt ihr besser. Ne, ihr Fell ist auch nicht so geschützt, dass ich sage, dass sie viel Regen ab kann. Ja, haben auch immer zu ihr geguckt, auch beim Gewitter einmal geguckt. Aber die haben geschillt, die waren recht müde, K.O. Ja, auch immer wieder Gassi gegangen, Pause gemacht mit den beiden Süßen. Dann ging's los an die Heimfahrt. Da hatten wir, also auf der Hinfahrt, da hatten wir zweimal zähflüssigen Verkehr, aber sonst nix. Auf der Rückfahrt wirklich zweimal so ein bisschen Stau, wo ich mich beim ersten Stau dermaßen über die Leute geärgert habe. Naja, ich habe versucht, dass es nicht hochkocht, aber so gut wie kein Auto konnte da die Rettungsgasse bilden. Beim zweiten Stau war das schon besser. Da war nur eine, die so ein bisschen im Weg war, die hat die Motorradfahrer nicht so durchgelassen. Hat ein Kleinkind einen Beifahrer gehabt und hinten saßen auch mehrere. Die ist dann ein bisschen durchgedrängelt, das fand ich jetzt nicht so schön. Muss ja auch an die, die man mit hat im Auto denken und nicht nur an sich selber. Wenn da was passiert, das geht nicht, dass man im Stau da versucht, Tetris zu spielen, um weiter nach vorne zu kommen. Denn irgendwann löst sich der Stau und dann zack, kommt man weiter. Irgendwo war dann auch einmal zähflüssiger Verkehr, haben wir dann aber auch gesehen, warum, ja. Die Neugier, die siegt anscheinend bei einigen, die sind langsam gefahren, weil auf der anderen Autobahnseite irgendwas war. Da war auch Polizei und stand ein großes Auto. Was es war, weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall waren da mal wieder Gaffer langsam gefahren. Finde ich auch nicht in Ordnung, aber so ist das halt. Oh, wo habe ich denn mein Notizheft gelassen? Das muss ich mal kurz suchen, ob ich denn schon alles habe. Ah, wie wir wieder zu Hause waren, habe ich noch nach dem Wohnmobil auspacken, meine Schätze bewundert und dann eine Bienenkontrolle gemacht. Zumindest in einen Raum, weil dann wird das Wetter wieder schlechter und dann kann man nicht die anderen angucken. Ich habe 3 Bruträume, 2 davon waren schon große Maden drin, schon verdeckelt. Das heißt, ich habe bald noch mehr Bienchen. Also die Rahmen waren schon sehr voll, es sind nur noch 3, die recht leer waren. Fast alle schon gut ausgebaut, also das Volk wächst und gedeiht, sieht richtig gut aus. Beim schwächeren Volk konnte ich jetzt noch nicht gucken, da ich kränkelnd nach Hause gekommen bin mit so ein bisschen Magen-Darm-Infekt und Diät achten soll, mich schon. Und ich merke es, wenn ich mich nicht schone, das rächt sich ganz schnell. Deswegen konnte ich da jetzt noch nicht gucken, es fliegen aber immer Bienen wieder raus, von daher freue ich mich. Ich glaube, Honigetiketten, dass die 9 gekommen sind, habe ich schon gesagt. Die sind für die 250 Gramm Gläser, in klein welche, die hatten wir für die Firma noch nicht. Die für uns, da warte ich ja auch noch drauf. Ich weiß nicht, ob sie heute gekommen sind, da habe ich noch nichts gehört. Ich glaube nicht, hätte er mir, glaube ich, gezeigt, weil er genau weiß, wie neugierig ich darauf bin. Ja, andere Post kam, eine Erinnerung vom Zahnarzt, dass man mal wieder einen Termin machen soll. Zur Zahnprophylaxe, Kontrolle. Ja, das behalte ich im Auge. Ja, Signalwichteln-Paket habe ich vorhin einmal erwähnt, dass wir da auf dem Event eins bekommen haben für Rana. Also es ist ein Kuscheltier, die Maskottchen vom Groundspeak. Und da haben wir in einer Gruppe ein Wichteln, Sommerwichteln gemacht. Dass man sich hin und her was schenkt und das ist schon angekommen. Beziehungsweise im Event habe ich das für sie bekommen. Es macht auch Spaß, ist auch immer witzig und lustig. Jo. Die meisten Token konnte ich gut vertauschen. Also ich hatte auch eine Nachbestellung, davon sind auch noch welche über. Honig ist auch noch was über. Jo, läuft. Sommerfest kommt bald, das ist ja am 8. oder 9. Juli, also ein Samstag. Das geht jetzt im Sommerfest. Das ist wieder ein Event, wo ich mit dem Wohnmobil übernachten werde. Von Freitag bis Sonntag. Samstag sind wir dann aber einmal zum Hochzeitstag meiner Schwägerin spätnachmittags weg. Freitag ist sowieso der wichtigere Tag, wo noch nicht das offizielle Event ist, Aufbau ist. Da hat man auch genauso viel Spaß wie dann direkt beim Event. Allerdings kommen ja erst einige Gäste, auf die ich warte, zum Event. So wie ich denke, dass wir die GCN-Coins beim Event erst bekommen, auf die ich mich auch schon sehr freue. Ja, das wird wieder schön. Das ist schön. Und ich hoffe, da geht's mir wesentlich besser als jetzt. Mal schauen, ob ich sonst Vorkehrungen treffe, dass ich da nicht krank werden kann. Ja, nicht zu kalt, nicht zu warm aus dem Haus. Nichts Falsches essen, nicht naschen, keine Schokolade, keine Milch. Damit es mir dann beim Event gut geht. Naja, Pommes kann man immer essen, das klappt immer. Beim Event gibt's auch lecker Pommes. Ja, bis zum nächsten Mal. Da erwarte ich Gäste. Seid gespannt.